Super, ich muss erstmal ein riesen Kompliment machen hier. Was für eine geile Party, was für eine geile Stimmung! Also wir haben noch jede Menge Zeit, wir fahren bis morgen früh. Mindestens bis 5 Uhr, hat der Chef gesagt. Also wir haben noch jede Menge Zeit, ich frage mal, habt ihr noch Bock zu feiern? Also auf geht's, alle Hände nach oben! Hier ist die Scheibe, mit der wir alles begann. Hier ist für euch Zombie, auf geht's, lasst uns rocken! Also ich kenne alle den Text, kannst die Luft holen und mitsingen! I'm older and lonely, doctors slowly take up. Under violence, conflict, silence, who are we? Oh, die Hände gehen nach oben! so leise. Können wir ein bisschen Lärm machen, ein bisschen schreien? Jetzt wollen nochmal alle Hände nach oben! Mr. Bane. Oh yeah, let's go back to the good old times! Let's go, Mr. Wayne! wir müssen ganz kurz mal einen Geburtstagsgruß loswerden. Und zwar die Binette wird heute 20 Jahre alt. Vom Robin, vom Oleg, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Die Jungs stehen hier bei mir auf der Bühne. Das wollten wir jetzt ganz schnell mal sagen. Feiert schön, ja? Ganz schön leise geworden hier. Freunde, wo sind die Hände? Clap your hands! 9, alle mitzählen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ich kann euch sehen, aber ich kann euch nicht hören! Radio. Anfangen! wir wollen euch feiern sehen, wir wollen euch schreien hören. It's time for really good house music! We'll be right back. Danger. Bye. Zeig mir doch mal die Hände, alle Hände nach oben! We'll be right back. just hurt me till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me till I can get my satisfaction. Faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, faction, okay, lass uns ein bisschen Gas geben. Domination. Tricky, tricky. Tricky, tricky. Und später aber noch einmal alle Patschen nach oben, alle mitklatschen. Welcome to the club. ich kann euch immer noch nicht hören. Tür viel zu laut oder ihr viel zu leise? Okay, ich mache die Musik jetzt nochmal genauso leise, so leise, wie ihr feiert. Je lauter ihr schreit, desto lauter wird die Musik! Nein, das war noch nicht alles, das geht noch lauter! Thank you.